Kapitel 56. Eva geht zurück ins Internetcafé. Sie schreibt: Arnold, das kann ich nicht akzeptieren. Arnold schreibt: Doch, ich möchte, dass du glücklich bist. Geld ist kein Problem für mich. Danke. Und ich möchte noch etwas. Ich möchte, dass du ein Handy kaufst. Ein topmodernes Handy. Dann können wir immer kommunizieren. Kauf das beste Handy, das es gibt. Kapitel 57. Eva geht nochmal zur Bank und hebt Geld ab. Dann geht sie in ein Handygeschäft und kauft ein Handy. Das Beste, das es gibt. Vor dem Handygeschäft steht ein Mann mit einem Akkordeon. Er macht Musik auf der Straße. Bei minus 10 Grad. Er spielt Der dritte Mann. Eva gibt ihm 5 Euro. Oh, danke, sagt der Straßenmusiker. Kapitel 58. Dann geht Eva in ein Kaffeehaus. Der Ober kommt und fragt im Wiener Dialekt: Was wünscht die Dame? Einen kleinen braunen bitte und ein Stück Sachertorte. Der Ober bringt den kleinen braunen, die Sachertorte und ein Glas Wasser. Der Kaffee ist fantastisch. Der Wiener Kaffee ist einer der besten in Europa. Drinnen im Kaffeehaus ist es warm. Draußen auf der Straße fällt Schnee. Kapitel 59. Eva macht das Handy an. Sie geht online. Sie schreibt: Arnold. Hallo Eva. Vielen Dank für das Handy. Gerne. Geht es dir gut? Sehr gut. Wo bist du? In einem Kaffeehaus. Mach ein Foto und schick es mir. Eva macht ein Foto von sich und schickt es Arnold. Arnold schreibt: Du bist so schön. Ich möchte mehr Fotos von dir. Kapitel 60. Eva geht zur Universität. Alle paar Minuten macht sie ein Foto. Von sich, von Sissi, von der Bibliothek. Sie schickt die Fotos an Arnold. Heute studiert Eva nicht viel. Sie ist glücklich.